Gewiss, diejenigen, die dir den Treueid leisten, leisten in Wirklichkeit nur Allah den Treueid. Allahs Hand ist über ihren Händen. Wer nun sein Wort bricht, bricht es nur zu seinem eigenen Nachteil. Wer aber das einhält, wozu er sich Allah gegenüber verpflichtet hat, dem wird er großartigen Lohn geben.